Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Muscheln sind faszinierende Lebewesen. Es gibt sie in allen möglichen Formen und Größen, im Süßwasser und im Meer. Und sie können noch viel mehr als kostbare Perlen liefern oder Unmengen von Wasser filtern. Muscheln spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Auch die Riesen unter ihnen. Groß und schön sind sie und auffällig. Muscheln, die über einen Meter groß werden, wecken die Neugier der Menschen, ihren Sammeltrieb, ihre Gier. Was birgt ihr Inneres? Wie schmeckt ihr Fleisch? Was kann man aus ihren Schalen machen? Ihre Schönheit und ihre Auffälligkeit haben der großen Riesenmuschel und der edlen Steckmuschel in der Beziehung zum Menschen immer geschadet. Dazu kommen heute allgemeine Bedrohungen durch Klimawandel, Wasserverschmutzung, eingeschleppte Arten. Die beiden größten Muschelarten der Erde, Tridacna gigas und Pinna nobilis, sind trotz ihrer Robustheit und ihrer Ausmaße sehr empfindlich, was ihre Lebensbedingungen angeht. Die große Riesenmuschel gehört zur Familie der Herzmuscheln. Sie hat, wie auch ihre kleine Verwandte, die essbare Herzmuschel, zwei symmetrische herzförmige Klappen, die stark gewellt sind. Die kleine Variante kommt besonders oft in der Nordsee vor, wo sie sich im Schlick vergräbt und bei Ebbe gesammelt wird. Die große Schwester dagegen lebt im Roten Meer oder im Pazifik, in den Korallenriffen vor Australiens Nordostküste zum Beispiel. Sie kann mehrere Jahrzehnte alt werden. Im Riff hat sich die Muschel perfekt an- und auch eingepasst, wie Gerhard Hassbrunner, der Leiter der Zoologischen Staatssammlung in München, weiß. Die machen das ganz raffiniert. Also die wachsen, also die setzen sich als Larve in eine Riffspalte. Die sondern über ihre Gewebe, sondern die Kohlensäure ab. Und die Kohlensäure ätzt sozusagen das Kalkgestein weg. Und damit hat die Muschel wieder ein bisschen mehr Platz zum Wachsen. Die Muscheln sind normalerweise komplett im Riff einbetoniert, dass sie eben auch bei einem schweren Sturm, der da vielleicht drüber geht, nicht herausgebrochen werden können. Nicht? Das ist der Trick. Bei einem Körpergewicht bis zu 300 Kilo braucht man natürlich eine Stütze. Das Riff als Korsett sozusagen. Auch sonst passen Riff und Riesenmuschel perfekt zusammen. Beide lieben seichtes, warmes Wasser mit viel Sonneneinstrahlung, wie auch viele andere Tiere. Das können die schillerndsten Fische sein, das können Ewertebraten sein, also die wirbellosen Tiere, dazu gehören Schnecken, ob sie ein Häuschen haben oder nackt sind. Zum Beispiel die spanische Tänzerin, das ist eine rote Schnecke, die quasi keine Schale hat und ihr Saum an der Seite, den nutzt sie, um zu schwimmen. Und das sieht so ein bisschen aus wie eine spanische Tänzerin, wenn sie ihren Tanzrock schwingt. Aber natürlich, und das in allen Farben, die man sich vorstellen kann, Korallen und Schwämme. Und es knistert unter Wasser, das heißt, man hört sogar, wie die Fische dort jagen und immer etwas an den Korallen abknabbern. Man sieht also von Trompetenfischen, die ganz lang gezogen sind, zu ganz dicken Kugelfischen, bis hin sogar zu Haien. Das können also Weißspitzen oder Schwarzspitzen Riffhaie sein, aber auch gerne Ammenhaie. Und wenn man also richtig viel Glück hat, dann sieht man auch mal einen Walhai. Also man sieht eigentlich ständig immer irgendetwas Neues. Der deutsche Meeresbiologe Bela Buck hat die Riesenmuscheln während eines Forschungsaufenthaltes in Australien untersucht. Besonders ihre Ernährung hat ihn interessiert. In ihrem Inneren leben einzellige Algen, sogenannte Zooxanthellen. Sie versorgen ihren Wirt, die Muschel, mit Zucker. Die Muscheln geben den Mikroalgen wiederum Kohlendioxid und ein geschütztes Zuhause. Also dieser Muschel besteht eigentlich aus einem sehr großen Mantel. Und unter dem Mantel ist dieser Muskel, der die beiden Schalen entweder aufdrückt oder wieder schließt. Und dazwischen liegen die Organe. Und gleich unter der ersten Schicht des Mantels liegen diese absolut kleinen Kanäle, wo diese Algen drin stecken. Und das ist deswegen so, damit die Algen, die ja noch im Gewebe sind, trotzdem die Chance haben, Licht aufzunehmen, damit sie Photosynthese betreiben können. Der Mantel ist der weiche, auffallend bunte Körper, den man beim Tauchen zwischen den leicht geöffneten Schalen sehen kann. Riesenmuscheln sitzen aufrecht im Riff, das heißt mit der Öffnung nach oben, damit sie und ihre Gastalgen viel Sonnenlicht abbekommen. Ist dieses Zusammenspiel gestört, zum Beispiel beim zyklisch auftretenden Klimaphänomen El Niño, dann leidet die Muschel. Ohne ihre Mikroalgen hat die große Muschel ein Problem, denn sie braucht Nährstoffe, und zwar eine Menge. Sie kann zwar vorübergehend Plankton aus dem Meer filtrieren, wie auch ihre kleinen Verwandten in der Nordsee, aber auf Dauer reicht ihr das nicht, denn das Meerwasser im Riff ist extrem nährstoffarm und deshalb so glasklar. Taucher freut das, aber für so große Organismen wie die Riesenmuschel schwimmt zu wenig Nahrung im Wasser. Und das sieht man ihr dann an. Dieses Bleaching oder Bleichen, wovon man spricht, wenn Korallen absterben, das hängt damit zusammen, dass diese Zooxanthellen nicht mehr da sind. Diese kleinen Algen geben den Muscheln und auch den Korallen die Farbe. Ja, also so wie die Population oder die Menge an Mikroalgen wieder zunimmt, gerät die Farbe wieder zurück in das Mantelgewebe der Muschel. Und somit wird sie wieder farbenfroh. Viele Riesenmuscheln schaffen es nach dem El Niño-Stress nicht, dass sich die Mikroalgen wieder in ihrem Körper ansiedeln und verhungern deshalb. Eines von vielen Problemen. Die Situation bei einigen Riesenmuschelnarten ist tatsächlich sehr bedrohlich. Zunächst einmal gab es aber einen Erfolg. Nämlich jeder Aquarianer, der normalerweise früher eine Muschel aus dem Riff haben wollte, kann jetzt aus Zuchtprogrammen Muscheln kaufen. Somit werden die Riffe geschont und keine Muscheln für Aquarien werden mehr aus diesen Riffen entnommen. Dennoch ist es aber so, dass zum einen durch Klimaeffekte, zum anderen aber auch durch Raubbau an diesen Muscheln, indem also jeder einfach ins Riff geht und sich diese Muscheln rausholt, der Bestand also so in die Knie gegangen ist, dass einige Arten in den Riffen kaum noch vertreten sind. In Deutschland kennt man die bunten Riesenmuscheln vor allem als dekorative Bewohner großer Aquarien. Rund 60 Euro kosten sie im Internet. Ob sie wirklich gezüchtet sind oder doch gewildert wurden, ist nicht immer nachvollziehbar. Im Zweifelsfall mache man sich strafbar, warnt Gerhard Hassbrunner von der Zoologischen Staatssammlung. Der Handel ist verboten, auch mit den Schalen. Die kann man in europäischen Kirchen finden, und zwar als Taufbecken. Vor allem im Barock waren sie beliebt. Ihre üppige, gewellte Form traf den Geschmack der Zeit. Auch heute noch leisten sich manche Gemeinden eine Riesenmuschel. Die stammt dann aber aus einem Steinbruch, ist also eine Fossilie. Es ist eine relativ junge Muschelgruppe, die erst vor ungefähr 30, 35 Millionen Jahren auftritt. Erst seit dieser Zeit gibt es also Korallenriffe in unserem Sinn. Mit eben ganz wenig Plankton im tropischen Bereich, mit ganz kristallklarem Wasser. Die Herzmuscheln, aus der sie stammen, die ist wesentlich älter. Die geht also auf 200, 250 Millionen Jahre zurück. Die edle Steckmuschel ist noch jünger. Es gibt sie erst seit 6 Millionen Jahren auf der Erde. Im Vergleich zur rundlichen, zentnerschweren Riesenmuschel wirkt die lange, eher schmale Steckmuschel geradezu filigran. Die Schale der edlen Steckmuschel ist rötlich-braun, ihr Inneres von schillerndem Perlmutt überzogen. Sie ist die größte Muschel im Mittelmeer und kann bis zu 25 Jahre alt werden. In ihrem Lebensraum hat sie eine lange Kulturgeschichte. Die Griechen sollen das Muschelfleisch auf dem Spieß gegrillt oder paniert gegessen haben. Auf Sardinien hat man das große Tier gebraten wie ein Steak. Vor allem aber wurden schon in der Antike die rund 20 cm langen Fasern geschätzt, mit denen sich das Tier im sandigen Grund verankert. Mit dem spitzen Vorderteil steckt es senkrecht im seichten, sandigen Küstengewässer, gerne in Seegraswiesen. Und das breite, abgerundete Hinterteil ragt in die Höhe bis 1,20 Meter hoch. Dieser Kopfstand braucht Stabilität. Die sogenannten Byssusfäden verleihen sie der Muschel, dünne, reißfeste Fasern, die das Tier selbst produziert. Die Menschen haben diese Fäden jahrhundertelang zu Meerseide versponnen und damit weiche, kostbare Kleidungsstücke gewebt oder gestrickt. Babymützen, Damenhandschuhe, Schultertücher, Krawatten. Erhalten sind auch Stickbilder, auf denen der golden schimmernde Faden besonders gut wirkt. Die Fäden sind sehr selten. Eine erwachsene Muschel produziert nicht mehr als 10 Gramm davon. Auf der Insel Sant'Antioco vor Sardinien verarbeitet Chiara Vigo bis heute die Fasern zu Garn. Sie gilt als die letzte Meerseidenspinnerin der Welt. Die jüdische Prinzessin Berenike soll die Kunst vor 2000 Jahren auf die Insel gebracht haben. Entwickelt haben sie aber die Phönizier schon viel früher. Auf Sant'Antioco geben Frauen das Wissen weiter. Chiara Vigo sammelt die Fäden in der Lagune, wo eine geschützte Steckmuschelkolonie lebt. Questa storia comincia 7000 anni fa. Non è scritta nei libri perché viene raccontata e tramandata. Diese Geschichte beginnt vor 7000 Jahren. Sie steht nicht in Büchern, denn sie wird von Meister an Meister weitergegeben. Das heißt, dass dein Leben schon von klein an etwas Besonderes ist. Bei mir war das im Alter von 4 Jahren. Da habe ich das Wasser kennengelernt. Meine Großmutter hat mir gezeigt, schnell tief hinunterzutauchen, so wie die Perlentaucher. Ich tauche runter, schneide die Seide der Pinna nobilis ab und bringe sie herauf. Für mich repräsentiert das Meer die Seele. Das Wasser ist für mich heilig. Und die Wasserfäden sind nichts anderes als die Verbindung zwischen dem Meer und dem Menschen. Die Verarbeitung der Härchen, der Meeresfäden, geht mit Ritualen einher. Alte Gesänge und Sprüche, die den Händen den Rhythmus vorgeben und der Arbeit etwas Spirituelles verleihen. Auch die großen, fächerförmigen Schalen haben die Menschen gesammelt. Die Meeresbiologin Maite Vasquez lebt auf Mallorca, der größten der 4 balearischen Inseln. Hier auf den Balearen haben die Leute sie in den 50er Jahren geerntet. Sie ist ja innen sehr schön aus Perlmutt. Sie haben sie den Touristen geschenkt oder damit ihr Haus geschmückt. Manche haben Lampen gemacht. Das hat dem Bestand ziemlich geschadet. 1992 wurde sie dann unter Schutz gestellt. Maite Vasquez gehört zu einer 30-köpfigen spanischen Forschergruppe, die sich nur mit der edlen Steckmuschel beschäftigt. Denn neuerdings ist das Tier einer anderen Bedrohung ausgesetzt. Seit Herbst 2016 registrieren Meeresbiologen und Hobbytaucher ein Massensterben der edlen Steckmuschel an der spanischen Mittelmeerküste. Vor Andalusien, Murcia, Valencia und den Balearen sind so gut wie alle Tiere tot. Nur in Katalonien gibt es noch gesunde Kolonien. Die Ursache ist mittlerweile bekannt. Ein Einzeller nistet sich in der Verdauungsdrüse des Tieres ein, vermehrt sich dort und zersetzt das Gewebe. Die edle Steckmuschel verhungert. Wir haben verschiedene Arbeitshypothesen. Entweder der Parasit wurde importiert, im Ballastwasser von Schiffen zum Beispiel, die in anderen Meeren fahren und dann im Mittelmeer ihre Tanks leeren. Oder er stammt von exotischen Muscheltieren, die hier im Mittelmeer gezüchtet werden. Oder er ist ein Symbiont, der durch eine Genveränderung plötzlich zum Krankheitserreger wurde. Die Steckmuschel hat jedenfalls keine Abwehrkräfte, um sich vor den Parasiten zu schützen. Das Bakterium breitet sich nach und nach im gesamten Mittelmeer aus. Die Regionen, in denen der Parasit aufgetaucht ist, sind mit den Strömungen zu erklären. Wenn die Muschel tot ist, gibt der Erreger Sporen ins Wasser ab. Oberhalb der Balearen gibt es eine ozeanografische Grenze. Da gibt es kaum Wasseraustausch mit Katalonien. Der natürliche Strömungsverlauf erklärt uns, was passiert und passieren wird. Er verläuft in Richtung Korsika und Sardinien, dann Italien und Frankreich. Wissenschaftler können derzeit nur den Verlauf registrieren und die Bestände beobachten. Helfen können sie den Muscheln nicht, Ja, sie können sie noch nicht einmal schützen. In Griechenland ist das Bakterium noch nicht angekommen. Man könne nur hoffen, sagt der griechische Meeresbiologe Stelios Katsanivakis. Die Wissenschaftler sind besorgt. Wir stehen in Kontakt mit den Kollegen in Spanien und im ganzen Mittelmeer. Aber es gibt keine Maßnahmen oder Aktionen, um die Infektion zu kontrollieren. Wir wissen auch gar nicht, wie. Auch die tunesischen Steckmuscheln sind noch gesund, wie der Biologe Lord Firabawi weiß. Trotzdem gehen die Bestände dort zurück. Wegen Wasserverschmutzung durch die Häfen oder wegen eingeschleppter räuberischer Arten wie der blauen Schwimmkrabbe. Zudem werden die Tiere in Tunesien noch immer geerntet, obwohl sie geschützt sind. Ihre Schalen enden in Strandrestaurants als dekorative Teller oder werden den Touristen als Souvenir verkauft. Gerade ihre Auffälligkeit macht sie so wehrlos. Dabei haben sie eine enorme Bedeutung im Ökosystem Küstengewässer. Die Steckmuschel ist eine lautlos lebende Art, die in ruhigen, seichten Gewässern lebt. In Tunesien finden wir sie zum Beispiel in Lagunen, in kleinen Buchten ohne starke Strömungen und auch rund um Inseln. Würde sie verschwinden, wäre das natürlich ein enormer Verlust für die Artenvielfalt, besonders im Mittelmeer. Sie ist ein wichtiger Ökosystemingenieur. Das heißt, sie schafft ein eigenes Mikroökosystem, in dem Hunderte von wirbellosen Tieren in Symbiose leben, auf der Schale oder in dem Tier selbst. Pinnenwächter leben zum Beispiel in der edlen Steckmuschel der Pinna nobilis. Das sind kleine Garnelen, meist Paare, die das Muschelhaus nie verlassen. Sie schlagen Alarm, wenn das Wasser draußen in Bewegung gerät, sodass sich die Muschel schnell schließen kann. Zum Ausgleich werden sie mit Nährstoffen versorgt und haben zwischen den großen Schalen ein sicheres Zuhause. Ist die Muschel aber krank, hat sie nicht mehr die Kraft, sich bei Gefahr zu schließen, ist ihr weiches Inneres Krebsen, Kraken oder Fischen ausgeliefert. Oft stirbt die Muschel also nicht an dem Bakterium selbst, sondern wird vorher gefressen. Im Oktober 2017, ein Jahr nachdem die tödliche Krankheit entdeckt worden war, aktiviert das spanische Umweltministerium einen Rettungsplan. Der Erreger verbreitete sich so schnell, dass Spanien Angst hatte, diese Art könne im westlichen Mittelmeer aussterben. 215 scheinbar gesunde Muscheln wurden vor der Nordküste Kataloniens vorsichtig vom Grund gelöst, in große Meerwassertanks verpflanzt und auf verschiedene Forschungsinstitute an der spanischen Mittelmeerküste verteilt. José Rafael García aus Alicante leitet das Projekt. Vor allem wollen wir sie am Leben erhalten, und zwar für immer. Dann wollen wir lernen, wie man sie in Gefangenschaft züchtet. Wir brauchen Larven, um mehr über die Krankheit zu erfahren und auch, weil wir sie später wieder im Meer ansiedeln wollen. Letztlich wollen wir so weit kommen, dass wir resistente Exemplare aussetzen können. Bei dem Rettungsplan geht es tatsächlich um Leben und Tod. Wir sind alle angespannt. Wenn ein Exemplar schwach wird, versuchst du es zu pflegen, gibst ihm das beste Futter. Sie sind so viel wert. Ein oder zwei sind uns schon gestorben, sie kamen infiziert an. Wenn sie krank sind, macht man sich Sorgen, fast wie bei einem Angehörigen. Vielleicht bringen auch in der Natur lebende Exemplare die Rettung. So haben Hobbytaucher jüngst vor der Südostküste Mallorcas ein gesundes Exemplar entdeckt. Es stand allein zwischen vielen Toten. Über das interaktive Webportal Observadores del Mar haben sie Wissenschaftlern von ihrem Fund berichtet und wenig später den Meeresbiologen Miguel Cabanellas zum Fundort begleitet. Vor 1,5, 2 Jahren haben wir bemerkt, dass die Steckmuscheln sterben. Kurz darauf kam es dann auch in den Nachrichten, seitdem beobachten wir sie. Wenn wir eine sehen, schwimmen wir ran und schauen, ob sie noch lebt, was leider fast nie der Fall ist. Mein Kumpel hat neulich zufällig eine lebende entdeckt. Mal sehen, ob wir sie heute wiederfinden. Das Thema macht uns wirklich Sorgen. Es ist so ein auffälliges, typisches Tier im Mittelmeer. Wir bitten die Bevölkerung um Hilfe. Wir können ja nicht das gesamte Verbreitungsgebiet der Art beobachten. Wir vervielfachen unsere Augen, sozusagen. Jetzt suchen wir sie, die Überlebende. Das könnte ein Wendepunkt sein. Und dann tauchen sie ab, die drei Freunde und der Wissenschaftler. Die Bucht ist seicht, der Grund ist von dunklem Seegras bewachsen. Es dauert nicht lange, da taucht Miguel Cabanellas wieder auf. Es war fantastisch. Am Anfang haben wir ein paar Tote gesehen und wir hatten wenig Hoffnung. Aber es stimmt. Wir können bestätigen, dass wir eine lebende, edle Steckmuschel gefunden haben. Ein Ausnahmeexemplar, eine resistente, eine privilegierte. Wir sind so froh. Allerdings kann sich eine einzeln lebende Steckmuschel nicht fortpflanzen. Steckmuscheln sind sequentielle Hermaphroditen. Das heißt, sie wechseln zwischen männlich und weiblich und brauchen in jedem Fall andere Muscheln. Denn die Befruchtung der Keimzellen findet im Wasser statt. Nur wenn sich in ihrer Nähe neue Exemplare ansiedeln, kann die einsame Steckmuschel vor Mallorca das Leben weitergeben. Groß und doch wehrlos, das sind sie, die große Riesenmuschel und die edle Steckmuschel. Und es sind besondere Arten, die dem Menschen seit jeher gefallen und deshalb vom Aussterben bedroht sind. Geschichten von Mördermuscheln und Unfällen, bei denen Taucher von dem starken Schließmuskel festgehalten oder zwischen den großen Schalen eingeklemmt wurden, sind übrigens totaler Humbug, wie Gerhard Hassbrunner weiß. Diese Muscheln sind an sich vollkommen harmlose Tiere und wenn man sie in Ruhe lässt, kann auch gar nichts passieren. Wenn sie natürlich bewusst hineinlangen oder mit dem Fuß reinsteigen, dann macht die zu und lässt auch so schnell nicht wieder los. Da kann es also schon einen Unfall geben, aber da kann die Muschel nichts dafür. Das ist einfach die Blödheit der Leute. Brigitte Kramer berichtete über die Giganten der Muscheln, die trotz ihrer Größe in ihrem Bestand bedroht sind. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus dem Reich der Tiere. Es sprachen Ruth Geiersberger, Laura Mehr und Thomas Letto. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Susi Weichselbaumer. Redaktion Bernhard Kastner.